versink ich in den Tod. Sonst versink ich in den Tod. Hilf mir durch deine Güte aus der großen Seelennot. Stille, Stille, Tage denn.